soll doch machen? Hört man sie hinter verschlossenen Türen lachen? Die Befeuer Konflikt aus dem Schatten heraus. In die Geschichte des Malari Kapital daraus. Am Rad der Geschichte, da drehen sie. Immer im Verborgenen, nie vis-à-vis. Er fasste einen Kaktusplan. Deutschland soll zur Hölle fahren. Es war ein das vernebeltes Gehirn, das sich verbarg hinter dunkler Stirn. Pervers pathologisch ganz genau, der Plan von Henry Morgenthau. Wer war damals die größte Sau? Das war Henry Morgenthau. Ziel, das angeblich die Menschheit verbindet, während es jedes souveräne Volk durch jene verendet. Das alles ist so schon immer gewollt, das ist im Zorn und der Gier gezollt. Das alles ist so schon immer gewollt, das ist im Zorn und der Gier gezollt. Wer fasste einen Kaktusplan? Deutschland soll zur Hölle fahren. Es war ein das vernebeltes Gehirn, das sich verbarg hinter dunkler Stirn. Pervers pathologisch ganz genau, der Plan von Henry Morgenthau. Wer war damals die größte Sau? Das war Henry Morgenthau. Das ist kein Mensch, der ihre Pyramide besteigt. Sie hetzen Länder gegenseitig auf. Millionen Tote nehmen sie in Kauf. Bekannt jeder Pläne von Morgenthau. Er wär's pathologisch und ganz genau. Den Arm Schicksal alles ist so gewollt, es ist ihrem Zorn, ihrer Gier gezollt. Bekannt jene Pläne von Morgenthau. Pervers, pathologisch, ganz genau. Außerdem wurde gesagt, damit das gleich klar wäre, in Englisch und in Deutsch, auf Befehl von Eisenhower, dass sie nicht gekommen wären, uns vom Nationalsozialismus zu befreien, sondern wir sind gekommen, um Deutschland endgültig auszuschalten. Wer fasste einen Kaktusplan?